Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Wahmiya, Zimnahan,